herzlich willkommen zum Uncast Episode 552. Spiele sind eine ernste Sache. Genau, wie zum Beispiel ja, der Super Bowl gestern. Ja. Ich habe ein paar Worte darüber verloren, schon in der Rios Wochensicht. Aber ja, ich habe da nichts verraten ja, an Ergebnissen. Das werde ich auch hier nicht jetzt machen, ja, ganz klar. Das Mega-Ereignis, aber das ist nicht das Thema. Diese Woche mit Spielen sind eine ernste Sache oder Spiele sind eine ernste Sache, nein. Und zwar hat sich noch was anderes, angebahnt. Ja. Denn Google Stadia hat einen herben Rückschlag erlitten. Ja. Man glaubt es kaum, aber was habe ich so gesagt? Ja, da wird sich Google nochmal umgucken und genau so ja, ist es dann auch tatsächlich passiert. Ich glaube, ich muss das Mikrofon ein klein wenig lauter stellen. So, vielleicht ist es jetzt besser. Oder? Ne? Nicht? Noch nicht? Moment. So, nochmal kurz. So. Ah ja, jetzt dürfte es besser sein. Ja, Hintergrund ist nämlich, dass Google Stadia ja ein eigenes Entwicklerstudio gründen wollte und hat dafür auch viele oder einige Studios gekauft und somit etwa 150 Mitarbeiter beschäftigt, die eben speziell exklusive Games für Google Stadia programmieren sollten. Und das ist jetzt vom Tisch. Google schließt diese Studios tatsächlich. 150 Arbeitsplätze gehen verloren und das macht natürlich wieder genau ein riesiges Fragezeichen hinter Google Stadia. Es ist natürlich schon bedenklich, wenn eine Firma hier einsteigt, will ein eigenes Entwicklerstudio machen und scheitert dann noch, bevor überhaupt ein Spiel abgeliefert wurde. Ja, da hat Google wohl die Spielebranche unterschätzt. Die Spielebranche ist alles andere als ein leichtes Spiel. Da geht's richtig hart zur Sache und da braucht man Durchhaltevermögen. Von Gewinnen, ja, da muss man erst mal viel investieren, ja, und jetzt zeigt sich, dass Google einfach nicht die nötige Fachkenntnis hat, so etwas auf die Beine zu stellen und kriegt kalte Füße noch, bevor sie es überhaupt richtig probiert haben. Und das zeigt natürlich, dass Google insgesamt sich vielleicht verzockt hat mit dieser Stadia-Geschichte. Das ist ja das, was viele schon befürchtet haben. Zwar bedeutet das hier jetzt nicht das zwangsläufig das Aus für Google Stadia, ja, aber man sieht schon bei Games-Redaktionen, da heißt es im Moment noch kein Hinweis, beziehungsweise im Moment noch nicht direkt das Ende von Stadia. Ja? Also man hat es im Prinzip schon im Hinterkopf, dass Stadia gescheitert ist. Ja? Denn das sollte ja auch ein wichtiger Teil werden, diese exklusiven Games auf Stadia. Jetzt wird da nichts mehr entwickelt. Und das Problem ist dann natürlich, dass es weniger Grund gibt, bei Stadia eben jetzt ein Abo abzuschließen. Ja? Übrigens, das Problem bei Stadia ist ja auch, und deswegen hat es eben nicht so durchgehauen, das muss man ja auch mal sagen, die Versprechungen waren ja hoch und die Begeisterung war eigentlich auch da. Und dann hat Google das gemacht, was sie immer machen. Nix. Nix. Und dann kommen die mit einem Abo-Modell her, wo ich mich manchmal frage, also die wissen nicht, wer ihre Konkurrenz ist. Die sehen nicht, dass Sony bereits so einen Cloud-Dienst hat oder dass Amazon daran werkelt, ja, wo eben man eine Pauschale bezahlt und dann eben eine große Auswahl an exzellenten Top-Titel zur Verfügung hat. Hier war es so, man hat nur so ein Grundabo, wo ein paar Games da drin sind, ja, die anscheinend die sowieso niemand spielen will, ja. Und dann muss man sich die Spiele kaufen. Kann sie aber nur streamen. Und das ist eben genau das, was nicht funktioniert. Also eine monatliche Pauschale für Games zu bezahlen, mache ich. Eine monatliche Pauschale zu zahlen, damit ich dann mir Spiele zusätzlich nochmal kaufen kann? Nein. Okay? Nein. Ich weiß gar nicht, wer auf solche Ideen kommt. Ja. Und wenn ich hier bei PlayStation das PlayStation Now angucke, da zahle ich 10 Euro und dann habe ich unzählige Top-Titel, die ich einfach so zocken kann, mit im Preis mit drin. Was soll das? Ja. Also ich kann das einfach nicht nachvollziehen. Und entsprechend wenig Nutzer konnten das dann auch tatsächlich nachvollziehen. Und so ist es eben, dazu gekommen, dass eben bereits kurz nach der Veröffentlichung das eben schon als Flop bezeichnet wurde von verschiedenen Tech-Redaktionen. Und ich glaube mittlerweile auch, dass das tatsächlich nicht zu pessimistisch war. Ich denke nicht, dass Stadia noch was reißen kann. Außer Google würde sich jetzt wirklich voll und ganz auf die Hinterbeine stellen. Ja. Und hier klar machen, jetzt geht es erst richtig los mit Stadia. Aber da müssen die auch wirklich was tun. So wie es jetzt läuft, wird Stadia wohl nur noch auf den Google-Friedhof schaffen, wo so viele vielversprechende Projekte immer gelandet sind. Und wie gesagt, im Spielebereich muss man eben eine ganz lange Ausdauer haben. Ja, und da bringt es gar nichts, wenn man hier nur halbherzig an die Sache rangeht, da muss all in, da muss alles reingesetzt werden, das kostet Millionen und Millionen, die man investieren muss und lange durchhalten muss, bis dann eben auch sowas fruchtet. Ich meine, so eine Plattform kann man ja nicht von heute auf morgen auf die Beine stellen, ja, wenn solche Größen wie Microsoft, Sony, Nintendo bereits hier den Markt im Griff haben. Dann kommt Google daher mit einem neuen System, das auch noch von der Art her noch anders ist. Bei den anderen Firmen hat man ja zusätzlich zu den Streaming-Diensten auch noch die Möglichkeit, eben normale Games zu spielen, was ja immer noch sehr beliebt ist. Ja. Das gibt's eben hier so in dieser Form nicht. Und das heißt im Prinzip, man muss mehr bringen, um die Leute zu überzeugen, zu einem zu wechseln. Ja, also man muss besser sein als Microsoft, besser sein als Sony, besser sein als Nintendo, damit man die Leute zu dieser neuen Art der Spiele, des Spielerlebnisses führen kann. Ja. Wenn man nur so gut wäre, dann hätten viele, nämlich alle Nutzer von Xbox, alle Nutzer von der PlayStation und alle Nutzer von der Nintendo-Hardware gar keinen Grund, auf Stadia zu gehen. Warum? Bringt ja nichts mehr. Bringt ja nichts Besseres. Okay, also dann lassen wir das. Ja, und bei den PC-User davon ja auch nicht vergessen. Auch bei denen ist es so. Ja. Oh, und dann haben wir eben den Salat. Es gibt nichts Neues. Es gibt keine exklusiven, richtigen Hammer-Games, ja, wo man sagt, ich muss Stadia haben, damit ich dieses Spiel spielen kann. Wisst ihr, wenn ein neues GTA rauskommt, dann kaufen Millionen Leute eine PlayStation, weil sie da drauf GTA zocken können. Ja, und das dort vielleicht als erstes rauskommt. Ja, wenn es auf Xbox und PlayStation gleichzeitig rauskommt, ja, dann kaufen sich die Leute entweder eine Xbox oder eine PlayStation. Aber sie kaufen sich kein Google Stadia. Ja? Warum? Ja. Das ist eben genau diese Geschichte. Und somit hat man eben dieses Problem jetzt an der Backe und ich befürchte, dass Stadia über kurz oder lang, eher kurz als lang, dann auf dem Google-Friedhof auftauchen wird und der Dienst eingestellt wird. Ja. Ich denke, persönlich, das war es jetzt erstmal für Stadia, wenn sich Google eben nicht hier ja, 180 Grad wendet und jetzt mal endlich anfängt, das Gaming auch zu leben. Aber ob sie dafür die Fachkompetenz haben, das steht wieder auf dem anderen Blatt. Was haben wir denn dann sonst noch? Vieles haben wir heute, wo man sicherlich einiges darüber noch sprechen muss. Ja, das Huawei Mate 40 Pro ist sicherlich auch eine Sache, über die man sprechen muss, denn die sind in China jetzt über 4,5 Millionen Mal verkauft worden und damit läuft das Geschäft sehr, sehr gut. Und man sieht auch, dass Huawei nicht unbedingt den internationalen Markt braucht. Ja, offenbar. Klar, sie werden schrumpfen. Das machen sie ja auch schon bereits. Sie haben ja schon Honor ausgegliedert. Aber die werden natürlich weiter noch schrumpfen. Klar, aber sie können sich dann neu orientieren. Und in dieser neuen Orientierung wird vielleicht dann Europa bzw. vor allem die USA keine Rolle mehr spielen. Ja. Und dann vielleicht sogar die Geschäfts, ja, wie soll ich sagen, die Geschäftsausrichtung komplett neu machen. Und das ist zu befürchten. Ich sage natürlich von meiner Sicht aus befürchten, weil das nämlich dann bedeutet, dass wir weniger Huawei-Produkte bekommen. Das ist eigentlich ganz schade, weil Huawei bleibt ein richtiges Innovationszugpferd, das zeigen die immer wieder, neue Sachen kommen von Huawei. Ja? Und zwar so wie von keiner anderen Smartphone-Firma momentan auf dem ganzen Planeten. Zum Beispiel, was haben die wieder vorgestellt? Ja? Ein neues Material, um die Laufzeit von Akkus deutlich zu erhöhen. Unglaublich. Während die kämpfen im Smartphone-Markt natürlich, ja, sind sie trotzdem noch mit ihrer Entwicklungsabteilung, wie man so schön sagt, top-notch, ganz weit vorne mit dabei. Ja. Und die haben jetzt ein Silikon-Carbon-basiertes Mischmaterial entwickelt, ja, das in neuartigen Lithium-Ionen-Akkus integriert werden kann, um damit die Laufzeit wesentlich zu erhöhen. Ja, und mit Laufzeit meine ich jetzt also die Lebenszeit, die Lebensdauer des Akkus. Ja, das hört sich sehr gut an. Das Patent ist schon eingereicht. Ja, und so ist es auch übrigens ja jetzt ans Tageslicht gekommen. Und das wird wohl auch dann eingesetzt werden. Dieses Verfahren kann sehr hohe Kosten sparen, vor allem weil eben die meisten oder fast alle Geräte mittlerweile ja integrierte Akkus haben. Ja? Und das könnte ein deutlicher Vorteil sein und natürlich auch die Akkus sicherer machen gegen zum Beispiel eben Brände. Ja? Und somit haben wir wieder hier einen Innovationsschub und gerade an dem, in dem Bereich, ja, in dem es dringend notwendig ist, nämlich im Akkusektor. Das Problem, die Akkus sind sehr gefährlich, brandgefährlich, ja, immer noch nach Jahren der Entwicklung, man glaubt es kaum, es wird nur wenig in dieser Akkutechnologie weiterentwickelt. Und da jetzt was zu machen, ist eigentlich eine ganz intelligente Sache. Somit können hier neue Dinge auch versprochen werden, neue Qualitäten erreicht werden mit diesen Akkus und eben auch die Gefahr eines Brandes von so einem Akku deutlich reduziert werden. Das heißt, in den nächsten Jahren wird es heißen, wer ist da, also du willst einen super, super Akku haben, tja, dann nimm einer von Huawei. Und damit werden die natürlich auch außerhalb von ihren Geräten wieder Geschäfte machen, Huawei-Akkus dann sozusagen verkaufen, auch vielleicht für andere Handyhersteller, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, die das dann wieder in ihre Geräte integrieren. Tja, so sieht es aus. Nichts steht still wie bei den anderen, ja, sondern es geht hier weiter in der Entwicklung. Ja, bei Firefox für Android geht es auch wieder ein Stückchen weiter. Es ist eine Funktion aufgetaucht, die, ja, die war eigentlich schon mal in Firefox drin, ist dann rausgenommen worden, jetzt ist sie wieder drin. Das ist eine gute Nachricht. Was ist das für eine Funktion? Nämlich das DRM-Stream Support, ja. Warum ist das gut? DRM sucks, ja. Ich weiß, natürlich DRM sucks und zwar komplett, aber das Problem ist nun mal, man braucht's, diese Wiedergabemöglichkeit braucht man, damit man eben bestimmte Videos angucken kann im Browser. White Wine ist da zum Beispiel ein Stichwort. Da wurde es ja zur Voraussetzung, dass auch eben diesen DRM-geschützten Übertragungsweg bei den Browsern integriert werden kann oder muss, ja, und ohne das geht's nicht. Bisher war es so, wenn man eben probiert, Seiten wie Netflix, Amazon Prime oder Hulu eben vom Browser aus abzuspielen, dann ging das einfach nicht, ja, ist geblockt worden, und somit, tja, war dann eben nichts damit, das anzugucken. Man musste eben einen anderen Browser nutzen. Aber jetzt geht es, und zwar durch diese Integration von dem DRM musste es dann also wieder funktionieren. Das heißt auch White Wine Devices oder White Wine Video-Wiedergabe ist eben hier dann möglich. Das werden doch einige Leute dann als positiv und nicht als negativ empfinden. Das Oppo Find X3 Pro, ja, das ist jetzt aufgetaucht mit ja, etwas genaueren Bildern von dem Kamera-Array. Ja, es gibt ja mehrere Arten von dem Find X. Also es gibt das Find X, das Find X Pro und jetzt auch das Find X Neo übrigens. Ja, man wird also sehen. Da weiß man jetzt noch nicht hundertprozentig, wie genau die sich da unterscheiden. Aber das Kamera-Array von dem X3 Pro, das ist aufgetaucht und das ist ein richtiger, wie man so schön sagt, so ein Bump, ja, hinten. Also so eine erhöhte Anordnung von den einzelnen Kameras. Und so wie ich das sehe, ist es ein Quad-Cam-Array, das da angeordnet ist. Und ja, also es ist gut, viele wird wahrscheinlich dieser Hubbel dort hinten ärgern, aber ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht. Vor allem, weil dann eben auch die Linsen entsprechend gut positioniert werden können. Es gibt auch keine Periskopkamera deswegen, sondern es sind alles normale Kameras, diese vier verschiedenen Kameras mit entsprechend dicken Linsen bzw. Linsenschichten übereinander und das erklärt dann eben auch, warum das ein bisschen rausstehen muss, ja, damit man das eben so richtig machen kann. Also sprich, eine Linse auf jeden Fall muss natürlich hier auch dann entsprechend tief drin sein, damit eben die Brennweite richtig fokussieren kann. Wie gesagt, ich finde es eigentlich egal, Hauptsache die Bildqualität ist gut. Wie gut, das wird man erst noch sehen. Wie gesagt, die Periskopkamera jetzt nicht mehr geben. Es sieht wohl so aus, als ob die Weitwinkelkamera und die Ultraweitwinkelkamera jeweils eine 50-Megapixel Sony IMX766-Sensoranordnung ist. Und dann wird es wohl auch eine zweifach optische Zoomlinse geben mit 13 Megapixel. Die ist aber fix. Ja. Und die eine 3-Megapixel-Makrolinse, die dann mit 25-facher Vergrößerung des Geräts zu einem richtigen Mikroskop macht. Ja. Auch da bin ich sehr gespannt, wenn das gut klappt. Ja, und auch die Beleuchtung entsprechend von der LED gut hinhaut, dann könnte man hier wirklich Aufnahmen machen, die man so auf einem Smartphone noch nicht gesehen hat, ohne Zusatzgeräte. Ja, das wäre auch nicht schlecht. Muss ja nicht immer so ins Große gehen, ja, man kann ja auch mal ins Kleine gehen, da kann man fantastische Sachen machen. Stellt euch mal vor, ne, so Blütenpollen an dem Bein einer Biene, nur aufpassen, nicht zu arg nerven mit dem Handy, sonst ne, macht's aber. Die weltweiten Smartphone-Verkäufe sind gestiegen, man glaubt es kaum. Warum? Ich hätte es ja fast nicht für möglich gehalten, aber es scheint wohl doch so zu sein, dass die Märkte wie Indien beispielsweise jetzt richtig reinhauen in das Ergebnis. Zusätzlich vielleicht auch noch die Corona-Krise, wo eben die Nutzung von Smartphones, trotzdem, dass man daheim ist, eher gestiegen ist, weil man eben auch mit Videochat und weiteren hier mehr arbeitet als sonst. Jedenfalls um 11,4% ist es gestiegen, ja, und ist jetzt bei 1,5 Milliarden Geräte. Da ist noch Luft nach oben, wenn man das genau mal sieht. Also Afrika ist auch auf dem Weg, sehr viel mit Smartphones zu machen. Indien ist noch ein riesiger Markt, der abgegrast werden kann. Da ist noch Luft nach oben. Aber man muss natürlich auch sagen, es ist sehr, sehr schwierig, an diese Märkte heranzukommen. Wer das dann letztendlich schafft, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Bisher waren eigentlich die Gewinner eher die chinesischen Marken, weil die eben auch Geräte anbieten zu Preisen, die sich die Leute in sogenannten Schwellenländern, wenn man das überhaupt noch sagen will, ja, weil mittlerweile sind viele dieser Schwellenländer schon in Wirklichkeit fast auf Augenhöhe, ja, von den Ländern, die sie früher mal so als solches bezeichnet haben, ja, aber wo eben die Leute weniger Einkommen haben und da kommen dann eben diese günstigeren Geräte deutlich besser an, aber gleichzeitig wird auch Leistung verlangt. Das nützt nichts, wenn man nur ein billiges Gerät hat und dann eben Standarddienste schon fast gar nicht mehr nutzen kann. Und genau da hauen halt die chinesischen Geräte richtig zu. Das heißt, das sind Geräte, die sind sehr billig, aber auch von der Technik her so leistungsstark, dass sie sich durchaus mit den teuren Flaggschiffgeräten teilweise messen können und damit dann eben perfekte Geräte sind für solche Länder mit geringeren Einkommensdurchschnitten. Also ich muss schon sagen, das kann ein Markt werden, der auf Dauer dann tatsächlich Schwierigkeiten bringt. Übrigens ist China auch selbst einer der Regionen, die hier deutlich zugelegt haben, gegenüber 2020 beispielsweise. Ja, denn man darf nicht vergessen, dass China ist ein relativ großes Land, was das relativ ist, ein sehr großes Land. Und die haben natürlich auch Gebiete mit genau dieser Demografie, wo ich eben gesagt habe, wo eben Leute wohnen, die extrem wenig verdienen. Gleichzeitig haben sie auf der anderen Seite eben auch Metropolen, wo die Leute also wirklich sehr, sehr kaufstark sind. Und da haben die quasi beides. Die können extrem teure Premium-Geräte dort absetzen, aber auch eben ein riesiger Markt für die Low-Cost-Batei-Tech. Ja? und Geräte. Und das ist natürlich auch ne, ein Aspekt, was man dort sehen muss. Ne? Ja, die sogenannten ja, Emerging Markets sind schwächer vertreten, als man eigentlich vielleicht hätte vermuten können. Ja, erstmal, aber die natürlich auf einem hohen Niveau. Also beispielsweise die China hat 409.000 Einheiten. Also Einheiten ist eine Einheit ist 1000, ja, 409.000 Einheiten und so, ne, haben die dort zum Beispiel abgesetzt und bei also sogenannten Emerging Asia war dann für 365.000 Einheiten. Also das ist schon interessant. Im Vergleich, dass ihr mal so ungefähr wisst, wo Europa steht, also ne, 409.000 China, 365.000 die aufstrebenden asiatischen Länder und Westeuropa 142.000. Also so klein sind wir gegenüber diesen Märkten geworden. Und da ist es natürlich auch kein Wunder. Selbst die USA, Nordamerika, 151.000 Einheiten, sehr bescheiden, also fast gleich auf mit Europa. Ja. Und auch da sieht man dann wieder, also wir haben nicht mehr viel zu melden. Ne? Wenn man dann so sieht, 409.000 Einheiten in China abgesetzt, das ist also mehr als Westeuropa und Nordamerika zusammen hat, mehr als Westeuropa, Nordamerika, Japan zusammen hat. Ja? Also das ist schon wow. Da ist es schon klar, dass eben manche Firmen wie Huawei dann auch mal schnell sagen können, okay, notfalls machen wir das halt ohne den Rest der Welt und das reicht uns, China reicht uns. Ja, genau. Aber ich fand die interessante Nachricht daran ist eben, dass die Smartphone-Zahlen insgesamt gestiegen sind. Man hat es ja schon so stark vorausgesagt, ja, jetzt ist es vorbei mit dem Smartphone-Hype und jetzt sieht man eigentlich, das ist kein Hype mehr. Klar, irgendwann wird der Markt gesättigt sein, aber bis dorthin wird es noch eine ganze Zeit lang dauern, weil es kommen immer mehr Leute, immer mehr Menschen dazu, die jetzt ein Smartphone wollen, brauchen, holen, kaufen können. Ja, das alles sind ja Faktoren und von daher wird es erstmal noch weitergehen, denke ich. Das Xiaomi Mi 11 ist in Europa. Beziehungsweise ist ja doch, müsste jetzt, ja, heute, genau, heute kommt es raus. Ich habe noch zwar noch nichts Aktuelles jetzt gesehen, aber heute müsste rauskommen. Aber die Preise, die habe ich schon für euch. Und ja, wie erwartet sind diese Preise enttäuschend. Ja, enttäuschend, das muss man sagen. Xiaomi war mal ein Garant dafür, dass man, so wie ich das eben gesagt habe, ja, Low Prices, but High-Tech-Geräte bekommt. Ja. Und mittlerweile gehen die halt in die Richtung, genau wie Samsung, auch Huawei hat einen Schritt mitgemacht. Ja. Mittlerweile auch gute Geräte für teures Geld. Ja. Und damit setzen die sich natürlich auch zumindest in Europa dann neben Samsung. Und das sehen da eben, dann ist dann eben die Relation schon wieder ganz anders. Also wenn ich jetzt ein Xiaomi Mi 11 habe und ein Samsung S21 und das ist fast identisch vom Preis, dann werden doch einige Leute schon denken, und Xiaomi, das kann ich mal aussprechen, was, wie wird das geschrieben? Xiaomi? Ja? Nee, Omi-Phone möchte ich nicht, also hole ich mir lieber Samsung, das könnte ich, ja, so mein Fernseher, so Samsung, oh, ja, so, ne? Also ungefähr läuft es dann bei den Otto-Normalverbrauchern. ja, und das ist gefährlich. Das ist sehr gefährlich. Da hat sich auch ja schon mal Google ein Bein gestellt. Ne? Google mit der Nexus-Reihe, ja, super billig, super geil, ja, super toll von der Leistung her. Da haben sie einen super Namen bekommen, ja, und dann Pixelgeräte rausgebracht, teuer wie die anderen, bringen aber weniger als die anderen. Boah, was ist dann eben die Konsequenz? Es gibt keinen Grund mehr, dieses Gerät zu kaufen. Ja. Also man sieht, es ist alles im Umbruch immer. Ein Fehler und man ist raus. Und deswegen fliegt auch das Xiaomi Mi 11 von meiner Liste der möglichen Smartphones runter. Ja. Es ist zwar nicht extrem teuer, aber es ist immerhin so teuer, dass es nicht mehr akzeptabel ist, dass ich da ein Xiaomi-Gerät hole. Ja. Das Mi 11 kommt mit 8 GB RAM und 128 GB Storage, was mittlerweile also auch für die absolut billigen Geräten ja, Standard, minimaler Standard ist, für 799 Euro. Wenn man mehr Speicher möchte, ja, und zwar, ich glaube, das war nur für die 256 Gigabyte. Moment. Ja, genau. 256 GB für 100 Euro Aufpreis, das heißt 899 Euro für 8 GB RAM, 256 GB Storage. Zu viel, zu viel, zu viel. Ja. Und in China gibt es zwar noch eine Version, die gibt es bei uns aber jetzt vorerst nochmal nicht. Ob die bei uns kommt, weiß ich nicht, weil wahrscheinlich denken die Europäer, die sind so, ach, das sind so Technik-Legastheniker, die brauchen das doch eh nicht. Ja, also 12 GB RAM, 256 GB, das sind nur für China. Ja, Europa kriegt nur den Billig-Abklatsch, 8 GB RAM, 128 GB Storage und 256 GB Storage. Ne? Gut genug für Europa. Das sieht man eben, dass es momentan bei Xiaomi eben so aussieht, dass es eben genau in dieselbe Kategorie fällt wie die Samsung-Geräte, wie die Huawei-Geräte, die Top-End-Geräte. Und das heißt, ja, teuer, teuer, teuer und Preis-Leistungs-Verhältnismäßig ist es dann allenfalls Durchschnitt. Bei dem würde ich sogar sagen, was die Speicherausstattung anbetrifft, unter Durchschnitt. Ja. Die anderen Daten lassen sich zwar gucken, ein Snapdragon 888 Chipsatz, also das neueste vom neuesten, 120 Hz QHD Plus AMOLED Screen, 4600 mAh Akku, 55 Watt Charging, hat dann auch eine 108 Megapixel Hauptkamera mit 13 Megapixel Ultraweitwinkel, 5 Megapixel Makrokamera. Ja, es hört sich alles sehr, sehr gut an. Letztendlich bleibt es aber dabei, dass man ein Gerät kriegt mit wenig Speicher, mit wenig Hauptspeicher, mit wenig Storage zu einem hohen Preis, was man eben bei den Geräten von Xiaomi bisher nicht gewohnt war. Und das ist eben genau das Schlüsselwort. Man ist es eben nicht gewohnt von der Marke. Und wenn ich mir dann angucke, dass ein Gerät wie von Ulefone, wie von Ukitel hier von der RAM-Ausstattung eben genauso hinbringen und regelmäßig für 450 Euro verkauft werden, dann ist es ganz klar, dass das nicht mehr hier rankommt. Ja, das mag sein durch den Prozessor, dass es da nochmal wirklich einen Performance-Schub ein gewaltiger bekommt, aber für mich ist, und das habe ich ja immer wieder gesagt, am allerwichtigsten, dass genug Hauptspeicher vorhanden ist und dass genug Storage vorhanden ist, sogar Hauptspeicher wichtiger als Storage. Also ehrlich gesagt, 128 GB Storage oder 256 GB Storage, das ist mir Jacke wie Hose. Ja. Damit kann ich umgehen, das kann ich noch deichseln, zumindest bis jetzt. Ja. Kommen ja aber auch immer mehr Apps raus, die bis zu 10, 12 GB Speicherplatz benötigen. Ja, also das heißt, irgendwann ist man dann ruckzuck am Ende, wenn man das Teil auch wirklich nutzt. Klar, wenn man darüber WhatsApp ablaufen lässt, dann sind 128 GB Storage und 8 GB RAM auch gut. Aber nee, wenn man das Teil richtig nutzen will, ja, dann will man doch ein bisschen mehr haben. Ne? Games und was alles eben auch immer wieder verbessert wird. Ja? Und das macht dann auch die Performance von dem Gerät aus. Hauptspeicher, Hauptspeicher, Hauptspeicher, damit eben nicht Android so viel swappen muss. Ja? Das verlangsamt eben die ganze Bedienung. Das ist auch, das sage ich immer wieder, was sich von Anfang an die Apple-Fans drauf berufen konnten. Bei Apple läuft es deswegen so gut, weil die eben, also so flüssig, weil die eben eine ganz andere Speicherverwaltung haben und da funktioniert es vielleicht mit wenig Hauptspeicher super gut, ja, aber hier heißt es, bei Android heißt es, Speicher. Ganz einfach, das Allerwichtigste. Da nützt kein schneller Prozessor mehr, wenn ständig geswappt werden muss vom Hauptspeicher auf den Storage und vom Storage wieder zurück, dann wird das Ding langsam. Ja, ganz einfach. Und deswegen ist eben das RAM so wichtig. Und deswegen ist Xiaomi von der Liste runter bei den Topmodellen. Sorry, aber so ist es nun mal. Knallhart ist die Rios-Liste. Ja, knallhart. Die Unterschiede übrigens wollte ich auch noch ansprechen zu dem Xiaomi 11 Pro und 11 Pro Plus. Da haben sich auch die Meldungen ein bisschen überschlagen, was denn da für große Änderungen vorhanden sein können. Und da wurde alles mögliche spekuliert. Das Pro Plus wird so viel besser sein, weil es ja auch erwartet dann doch ein bisschen teurer ist. Aber so viel Unterschied gibt es gar nicht. Das Mi 11 Pro Plus hat gegenüber dem Mi 11 Pro eigentlich nur, wenn ich das richtig sehe, genau, bessere Ultraweitwinkel-Kamera, ja, und eine 48 Megapixel 5-fach Telefotolinse. Die Auflösung von der 5-fach Telefotolinse beim Mi 11 Pro ist deutlich geringer. Wie deutlich, hat aber Xiaomi eben jetzt noch nicht rausgehauen. Ansonsten ist das Ding identisch. Ja? Und von daher erwarte ich auch jetzt nicht, dass da wirklich größere Unterschiede in der Performance auftauchen werden. Und allerdings erwarte ich jetzt auch nicht diese großen Unterschiede vom Preis, denn das wäre überhaupt nicht gerechtfertigt. Ja. Also, naja, gut. Das wollte ich nur noch mal am Rande sagen. Und was haben wir denn hier noch? Ja, genau. Um bei Xiaomi zu bleiben, die haben jetzt ein neues Concept-Phone gezeigt. Normalerweise wäre ich jetzt auch hier Feuer und Flamme und würde ja in Ekstase schweben, wie toll und so weiter das alles ist. Aber naja, erstmal ist es ein Concept-Phone. Wenn dieses Concept-Phone rauskommt, jetzt ist, dass sich ja Xiaomi in dieser Riege der teuren Firmen eingereiht hat. Ja, was sollen das Teil dann kosten? 1200 Euro, 1300 Euro? Ja, pff, dann können die sich das Teil sonst wohin stecken. Es tut mir furchtbar leid, aber ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ja. Diese verrückten Preise, das ist einfach nicht mehr okay. Aber wie gesagt, es ist ein Concept-Phone. Ob wann das rauskommt, weiß man noch gar nicht. Das Schöne daran ist, dass es rundherum ein Display hat. Also man nennt es wohl Waterfall-Display. Nur die Ecken sind ohne Display. Also so richtig, die untere Kante hat ein Display, obere Kante hat ein Display, links und rechts ist ein Display. Ja? Nur an den Ecken ist da so wie eine Aussparung, ja, vom Display. Was übrigens auch Sinn macht, wenn das Teil mal runterfällt, dann ist das Display dann ganz, also nicht sofort kaputt. Eigentlich eine coole Sache, sieht designmäßig meiner Meinung nach sehr schön aus. Wenn es denn so herauskommt, wäre das eine tolle Sache. Und das macht wirklich ein fantastischer Eindruck, so optisch. Aber ansonsten, wenn man die Rückseite wieder anguckt, ja, okay, gut, ne? Da ist es dann schon wieder ein bisschen langweilig, aber gut, man kann wohl nicht alles haben. Genau. Ob das jemals erscheint in Massenfertigung, das ist fraglich. Und wie gesagt, wenn, dann wird es wahrscheinlich einen Preis haben, das so nicht gut hinhaut. Ja, ja genau, die Musik bei Google Play Music ist in Gefahr. Ne? Ihr wisst ja, also am 24. Februar ist es vorbei. Google löscht eure Musik Sammlung auf Google Play Music, ja, und deswegen heißt es vorher, die Musik übertragen auf YouTube Music, wenn ihr das wollt. Ja, ansonsten natürlich herunterladen und sonst irgendwie sichern, nicht vergessen, am 24. ist es vorbei. Die Übertragung zu YouTube Music jedenfalls ist eigentlich ziemlich einfach. YouTube Music App herunterladen, ja, auf den Transfer-Button in YouTube Music klicken, ja. Und dann werden alle Uploads, Käufe und auch alle hinzugefügten Songs und Alben, die Playlists und so weiter übernommen in YouTube. Also einfacher geht's nicht mehr. Da macht es einem wenigstens Google leicht, zu YouTube Music zu wechseln. Ja, also deswegen, ich denke, das ist eine, vor allem für die Leute eine Alternative, die eine sehr große Musiksammlung haben, auf Google Play Music, weil die auf anderen Anbietern, wie zum Beispiel Spotify wiederherzustellen oder Amazon Unlimited, ist einfach, wow, da ist wirklich eine Menge Arbeit nötig. Also ich habe eine sehr bescheidene Playlistensammlung und jedes Mal, wenn ich so einen Musikchannel oder einen Musikdienst wechsle, bin ich wirklich Wochen damit beschäftigt, alles so einzurichten und die Lieder zu oder die Songs zu suchen und so weiter und so weiter. Das ist alles sehr, sehr kompliziert. Von daher werden wahrscheinlich auch viele Leute von Google Play Music auf YouTube Music wechseln. Und wie gesagt, immerhin gut, Google macht es hier ziemlich einfach. Ihr dürft es nur nicht verschwitzen. So, dann ist noch was Interessantes hier passiert, und zwar genau die FOSDEM, ja, die Free and Open Source Developer Conference, möchte ich mal sagen, hat da ja die virtuellen Tore geöffnet, jetzt am Wochenende. Und eine Sache ist mir besonders positiv aufgefallen, und zwar Thunderbird, ja, wird nach und nach zur Web-App umgebaut werden. Ja, genau, zur Web-App. Warum? Man will dem immer größer werdenden, der immer größer werdenden Nutzerschar der mobilen Nutzer entgegenkommen und das dann eben umsetzen in eine Web-App. Keine Panik. Im Prinzip ist Thunderbird schon immer eine Web-App gewesen, nämlich in dieser Sprache Xul, ja, wurde die programmiert. Irgendwann haben sie sich dann entschieden, okay, wir machen ein Standalone-Programm und so weiter. Ja. Aber das sind intern quasi von der Sprache her, waren das schon immer eine Web-App, wenn man so will. Ja, das speziell auf Firefox eben abgezielt hat. Jetzt soll langsam aber sicher wieder das umgebaut werden. Es wird nicht von heute auf morgen passieren. Ja. Und dann soll eben dafür auch eine Codebasis geschaffen werden auf Basis von ES6 JavaScript und HTML5. Und da können dann auch mehr andere Apps gebaut werden in Zukunft. Also das heißt, der E-Mail-Client wird dann nach und nach zur Web-App, was ich eigentlich gar nicht so schlecht finde. Also im Prinzip, es ist zwar noch alles im frühen Planungsstadium, aber im Prinzip wird es dann wohl so sein, man geht, man öffnet im Smartphone Thunderbird, was es dann wohl auch im Smartphone geben wird, da freue ich mich schon drauf. Ja. Dann wird quasi, wenn man das eigen antippt, wird verbunden, ja, mit dieser Web-App, und dort kann man das eben genauso nutzen wie vorher auch. Der Speicher wird lokal auf dem Smartphone abgelegt werden, so wie man das eben gewohnt ist, sodass man eben auch Zugang hat. Auch durch Caching von dieser Web-App wird man das dann auch offline nutzen können, kein Problem. Genauso sieht es im Browser aus dann. Also das alles kann durchaus gut klappen, wenn es richtig umgesetzt wird. Ja. Das Bekenntnis, aber auch hier jetzt an Thunderbird weiterzuarbeiten, ist sehr schön, und es wird der neue Meilenstein Thunderbird 91 angepeilt, wo dann eben auch einige neue Features eingeführt werden und auch die Grundlage eben gelegt wird für die Wandlung zur Web-App. Ja. Und ich finde es ein sehr schönes Zeichen, ein sehr gutes Zeichen, dass eben hier diese Entwicklung weiter vorangetrieben wird. Das heißt, Thunderbird wird wohl auch noch weiterhin als Mail-Client uns zur Verfügung stehen in der einen oder anderen Form. Und auch gut, dass die Entwicklung nicht einfach so stehen bleibt, weil man merkt schon, ich nutze ja hier auf meinem Linux auch Thunderbird, und ich muss sagen, es wirkt wirklich schon in die Jahre gekommen. Ja, also da muss schon ein bisschen was noch gemacht werden. Ich bin froh, dass hier das jetzt auch so angekündigt wurde. Jo, ich glaube, dann sind wir auch schon mit den News durch für heute. Wird ja heute richtig schnell. Also ich sollte öfters kaum schlafen, dann bin ich effektiver, wenn ich hier den Netcast mache. Schon seltsam. Naja, ich habe diesmal eine App der Woche, die ist ganz interessant. Ist wohl nur für, oder ist nicht nur wohl, sondern ist auf jeden Fall nur für eine Nische gedacht. Ja, aber kann auch ein bisschen mehr als der Name vermuten lässt. Ja, und die App heißt For Diabetes, also für Diabetes. Ja, und die Sache ist, dass hier Blutzuckerwerte gespeichert werden können. Übrigens zusätzlich auch der Blutdruck kann eingegeben werden und so weiter, dass man eben hier so eine Übersicht hat, ja, wie die Werte, die Gesundheitswerte denn eben sind. Aber ich konzentriere mich da jetzt erstmal nur auf die Blutzuckerwerte. Ja. Wer da Probleme hat, der weiß, er muss ja öfters hier den Blutzucker messen. Ja. Und ja, dann wird natürlich empfohlen, ja, man legt sich dann eine Tabelle an, ja, dann gibt man die Werte dort ein und hin und her. Aber das muss man alles gar nicht machen, denn es gibt diese App. Die verbindet sich unter anderem mit verschiedenen Programmen, auch mit Geräten, die bei uns ganz normal zu kaufen sind, sogar Standardgeräte, wie beispielsweise der Contour Next One oder Contour Plus One Blutzuckermess. Messer, der, und das werdet ihr nicht glauben, wenn ihr denkt, die sind so extrem teuer, die verbinden sich mit Bluetooth auf euer Smartphone und können dann eben ausgewählt werden. Und die Werte werden dann automatisch, wenn ihr messt, auf euer Smartphone übertragen, in die App gespeichert und dann habt ihr immer eine schöne Übersicht, die ihr auch grafisch darstellen lassen könnt. Ja. Wie die Entwicklung eures Blutzuckerwertes ist. Viele Blutzuckermessgeräte sind da drin, auch Beura beispielsweise, die ja auch recht günstig sind, aber weil ich gerade sage, günstig, so ein Contour Next One, ja, kostet beispielsweise bei Amazon zurzeit 7,95. Ja, inklusive Teststreifen, inklusive Lanzetten, die man braucht und alles Mögliche. Das ist gar nicht so schlecht. Ne? Man muss sich das erstmal überlegen, wow, die Geräte, die sind so günstig geworden mit Bluetooth und Smartphone-Anbindung, der Hammer. Normalerweise gibt es da von Bayer, ist es glaube ich, oder kann mich auch täuschen, ich weiß nicht genau. Also ist auf jeden Fall von der Firma, die auch die für diese Geräte verantwortlich sind. Da gibt es eine App, eine offizielle. Die soll aber nicht ganz so gut sein. Ja. Und deswegen gibt es dort eben auch solche Drittanbieter, die hier für diese Geräte eine App haben und diese eben direkt auslesen können. Wahnsinn, also ist interessant, dass es sowas gibt. Ja. Und die App kann man absolut auch in der kostenlosen Version nutzen, so wie viele auch berichten darüber. Es gibt Zusatzfunktionen als Premium-Nutzer. Beispielsweise nur eine Funktion zu sagen, man kann diese Werte exportieren in CSV-Format. Also ihr könnt die ganzen Blutzuckerwerte könnt ihr abspeichern, ja, und in CSV-Format und dann zum Beispiel mit LibreOffice oder mit EntroOffice, ja, oder EntroLibre, ich weiß gar nicht, wie das mehr heißt, dann eben nutzen und angucken. Es gibt noch viele andere Geräte, die das CSV-Format importieren können. Und die Pro-Version beispielsweise, die kann auch dann zusätzlich nicht nur die Blutzuckerwerte, sondern auch die Blutdruckwerte, wenn ihr die eingegeben habt, mit exportieren. Ja, also das wäre zum Beispiel eine Sache. Aber man muss das gar nicht haben, man kann das eben so nutzen und ja auch wirklich einen Nutzen davon tragen. Ja. weil offenbar ist es für Diabetiker sehr, sehr wichtig, dass das alles genau festgehalten wird und dass man jederzeit einen Überblick hat, wann man wie viel Blutzucker hatte, um dann eben da entsprechend Maßnahmen zu ergreifen. Ja. Und das ist natürlich mit dem Gerät super einfach. Auch schon in der kostenlosen Grundversion. Und ja, Verbindung, die funktioniert auch sehr, sehr gut nach allem, was man hier so liest. Die Geräte sind in Sekunden verbunden und so schnell werden auch die Werte übertragen. Wenn man das eben so eine Messung durchführt, erscheinen die Werte direkt in der App. Hinsichtlich dahingehend, dass es so viele Diabetiker übrigens in Deutschland gibt, ja, ist das vielleicht eine interessante Sache für die, die es noch nicht gewusst haben und damit zu kämpfen haben. Ist es eine ziemlich gute Erleichterung, hier unkompliziert sich jederzeit einen Überblick hier zu beschaffen über die Blutzuckerwerte. Nicht schlecht. Übrigens, was vielleicht mal in der Zukunft auch mit dieser App verbunden werden könnte, wäre eine Smartwatch, die da ist nämlich jetzt bei von Samsung eine Smartwatch in Vorbereitung, die wird wohl bald rauskommen, die den Blutzucker, ihr habt richtig gehört, den Blutzuckergehalt messen kann, ohne dass man hier sich sticht einen Bluttropfen abnimmt. Ja. Wenn die dann noch mit dieser App verbunden werden könnte, ja, das wäre natürlich der absolute Hammer. Dann bräuchte man hier quasi nichts mehr zu machen, könnte trotzdem jederzeit den Blutzuckerwert auf dem Smartphone sehen. Also ich muss schon sagen, hier tut sich da offenbar langsam was, nachdem ja im Bereich Blutzuckermessung sich seit Jahrzehnten nichts getan hat. Jetzt kommt dank Smartphones, kommt jetzt wieder einiges in Schwung. Und das wird für viele, viele, viele Menschen eine ziemliche Erleichterung werden, denke ich mal. Gut, also App der Woche vor Diabetes. Ja, und den Link findet ihr natürlich in den Shownotes. Und damit sind wir auch am Ende für diese Woche vom Andcast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Infos habt, nur her damit. In der Line-Community, dort könnt ihr alles loswerden. Den Link dazu findet ihr eben in den Shownotes, wo ihr auch diesmal einige Links findet zu den behandelten Themen und eben auch zur App der Woche. Ja? Und irgendwo in eurem Podcast-Player müssen diese Shownotes da zu sehen sein, diesen Begleittext. Ja? Damit erstmal vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Damit wünsche ich euch auch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. World.